Kapitel 9 Lösungen. Mehr Osten wagen, um ganz Deutschland zu stärken. Gesamtdeutsch denken. Wolfgang Schäubles Vermächtnis. Ein Anruf vom persönlichen Referenten Wolfgang Schäubles. Der Chef würde Sie gern kennenlernen. Hätten Sie demnächst einen Termin für ihn frei? Er würde sich freuen. Ich war überrascht und erfreut zugleich und antwortete, dass ich mich selbstverständlich ganz nach seinem Kalender richten würde. Ein Termin war sehr schnell gefunden. Wir trafen uns im Oktober 2021 in seinem Büro im Deutschen Bundestag. Ich war frisch in den Deutschen Bundestag gewählt worden und erfuhr im Zuge meiner Vorbereitung auf das Treffen, dass Wolfgang Schäuble sich im Umfeld jeder Konstituierung eines neuen Bundestages die Liste und Biografien der neuen Kollegen anschaute und einige davon zum Gespräch einlud. Ich war stolz, dass er dabei auch auf mich aufmerksam geworden war. Unser Gespräch war zunächst auf 30 Minuten angesetzt, lief dann aber fast 2 Stunden. Er war sehr interessiert, mehr über meinen Wahlkreis, die Menschen dort, ihre Biografien und auch mehr von mir und meinen bisherigen politischen Stationen zu erfahren. Wir hatten schnell viele Anknüpfungspunkte. Manche Verantwortungsträger der sich auflösenden DDR, mit denen Wolfgang Schäuble während des Wiedervereinigungsprozesses Kontakt hatte, leben noch heute in meinem Wahlkreis. Wir sprachen über sie, aber auch über Elmar Piroth, den früheren Bundestagsabgeordneten und späteren Berliner Wirtschafts- und Finanzsenator, der mir in meinen Anfangsjahren in der Kommunalpolitik meines Bezirks ein wichtiger Ratgeber war. Ich hatte den Eindruck, dass er meinem pragmatischen und unideologischen Umgang mit den lokalen Verantwortlichen der Linken durchaus Sympathie abgewinnen konnte. Denn schließlich gelang es durch diese Herangehensweise, für viele kleine und große Projekte in Marzahn-Hellersdorf, die auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen dort abzielten, die nötigen politischen Mehrheiten zu organisieren. Sein großes Interesse jenseits der Politik war stets der Sport. Wir sprachen über den deutschen Kanuten und zweifachen Weltmeister Jakob Schopf, ebenso wie über die Bogenschützin Lisa Unruh. Beide Spitzensportler, die in Mahlsdorf, einem Ortsteil meines Wahlkreises, groß geworden sind. Er kannte die Gegend gut, denn das bei uns ansässige Unfallkrankenhaus Berlin in Berlin-Biesdorf war seit vielen Jahren der wöchentlich von ihm besuchte Ort für seine disziplinierten Reha-Einheiten. Auch dort hatten wir eine Reihe an gemeinsamen Bekannten, über die wir miteinander in den Austausch kamen. Vor allem aber standen die spannende Zeit der Wiedervereinigung und deren Folgen im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Über die Ergebnisse der Arbeit der Treuhandanstalt waren wir nicht einer Meinung. Ich bin der Auffassung, dass die Treuhand zu häufig nur irgendeinen Käufer gesucht und dabei nicht das Ziel verfolgt hat, wirtschaftliche Substanz zu erhalten und aufzubauen. Es ging ihr ums schnelle Geld, statt um das Aufbauen und Entwickeln. Wolfgang Schäuble sah das anders und empfahl mir aus seiner Sicht interessante Quellen, von denen ich einige auch für dieses Buch aufgegriffen habe. 2 Aspekte habe ich von Beginn an bei ihm sehr geschätzt. Sein Interesse am Austausch der Argumente und seine erkennbare Sympathie für den Osten. Für ihn ging es dabei immer auch um die europäische Integration, in deren Verantwortung er uns Deutsche zusammen mit Polen und Frankreich ganz besonders sah. Das Weimarer Dreieck mit weiterem Leben zu erfüllen, war ihm ein wichtiges Anliegen. Bei diesem ersten Treffen sagte er mir spontan zu, Gastredner bei einem Abendessen für meine engsten Unterstützer im gerade gewonnenen Wahlkampf zu sein. Dieses Unterstützertreffen fand am 16. November 2021 in einem Berliner Restaurant statt, genau an dem Tag, an dem mich Friedrich Merz offiziell für das Amt des CDU-Generalsekretärs in seinem Team nominiert hatte. Dass Friedrich Merz etwas später zu diesem Dinner hinzustieß, war eine glückliche Fügung, die kaum besser hätte inszeniert werden können. Von diesem Zeitpunkt an wurde Schäuble zu einem mir wichtigen Ratgeber für meine künftige Arbeit, und es entstand ein regelmäßiger Austausch, der über den Tag meiner Demission als Generalsekretär hinaus Bestand hatte. Die Berufung von Markus Kerber, früherer Staatssekretär im Bundesinnenministerium und Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie, als politischer Koordinator für das Konrad-Adenauer-Haus, war eines der Ergebnisse unserer Gespräche. Er war einst bei Schäuble im Innenministerium ein wichtiger politischer Vordenker für große gesellschaftspolitische Aufgaben gewesen. Auch bei vielen anderen Aufgaben war Schäubles Rat für die Arbeit in der CDU-Zentrale fruchtbar. Er hat das nie an die große Glocke gehängt, sondern sich nur hin und wieder nach dem Stand der Dinge erkundigt. Auch an dem Tag, als Friedrich Merz sich von mir als Generalsekretär trennte, war er neben meinem Freund und langjährigen Ratgeber Carsten Hinzmann sowie meiner Frau der Einzige, mit dem ich darüber sprach. Merz war darüber nicht glücklich, vielleicht auch, weil Schäuble ihm kurz darauf seine Meinung zu dieser Entscheidung sagte. Schäuble war es wie mir wichtig, dass die CDU als große Volkspartei der Mitte sich auf ein breit gefächertes liberales, soziales und konservatives Fundament stützen kann. Er hielt daher meine Abberufung für falsch, machte mir aber zugleich deutlich, dass es Situationen im politischen Leben gibt, in denen man aus der Rolle des Amtes heraus zu agieren habe und nicht vorrangig getrieben von den eigenen politischen Ansichten oder sogar persönlichen Verletzungen. Er selbst stellte die Institutionen der Demokratie und unseres Rechtsstaats immer über die persönlichen Interessen. Sein ungeschminkter Rat und seine umfassenden Erfahrungen aus seiner Zeit in Regierungsverantwortung halfen dabei, den Übergang zu Carsten Linnemann, meinem Nachfolger im Amt des CDU-Generalsekretärs, so vertrauensvoll zu gestalten, wie es uns beiden schließlich gelang. Wenige Tage nachdem ich als Generalsekretär ausgeschieden war, traf ich Schäuble in seinem Büro. Ich sprach über meine Idee, dieses Buch zu schreiben. Er bestärkte mich darin, tat dies aber zugleich mit der unmissverständlich klaren Aufforderung, dieses Buch an das ganze Land zu richten. Sie müssen es für den Westen schreiben, so seine Mahnung an mich. Sie müssen Lösungen anbieten. Schäuble konnte streng sein, wenn es auf etwas ankam. Ich schrieb das Exposé, sprach mit Verlagen und auch einige Male mit ihm. Oft saß er im Büro mit dem Blick auf das Kunstwerk »Im Kreise gehen« von Günter Uecker. Im Vorwort seines letzten Buches »Erinnerungen, mein Leben in der Politik« schreibt Wolfgang Schäuble: »Umwege erkennen wir im Nachhinein besser, Abwege oft zu spät. Und manchmal kehrt man eben an seine Anfänge zurück, dann schließt sich ein Kreis.« »Seine Kreise würden kleiner«, sagte er mir. Die spürbar durch die Hand gleitende Zeit war Antrieb für ihn, seine Erinnerungen zu formulieren. Ich spürte bei ihm, wie zwar seine Kräfte nachließen, er uns jedoch noch vieles von seinem reichen Erfahrungsschatz mitgeben wollte. Mit einer wahren Energieleistung schaffte er es, sein Buch noch fertig zu schreiben. Sein Vermächtnis, das bleibt. Als wir über Licht und Schatten des Wiedervereinigungsprozesses miteinander sprachen, empfahl er mir, mich auch mit Richard Schröder, Theologe, Philosoph und ein prägender Sozialdemokrat aus Ostdeutschland, zu treffen. Für viele von uns Jüngeren in der CDU war eine Empfehlung von ihm ein klarer Arbeitsauftrag. Also folgte ich seinem Rat. Professor Schröder schilderte mir, warum die Ostdeutschen mit der repräsentativen Demokratie, gelebt über Parteien, ihre Schwierigkeiten haben. In Parteien verankerte Milieus gibt es in Ostdeutschland eben nicht, so seine Erfahrung. Da ist die westdeutsche Prägung zumindest in der Vergangenheit eine andere gewesen. Wer einmal CDU wählte, ließ sich so schnell nicht von seiner Parteiwahl abbringen. Gleiches galt in Westdeutschland natürlich auch für die SPD. Das ist in Ostdeutschland nicht der Fall. So ist auch zu erklären, warum die Suche nach einer den Osten verstehenden Partei von der AfD so leicht instrumentalisiert werden kann. Die Wiedervereinigung und ihre Schwächen. Die gemeinsame Rückschau mit Wolfgang Schäuble gewährte mir detaillierte Einblicke in die Zeit vor knapp 3,5 Jahrzehnten. Die Entstehung des Einigungsvertrages war eine administrative Meisterleistung. In so wenigen Monaten zwei Staaten mit völlig unterschiedlichen Rechtsordnungen zusammenzubringen, und sei es nur in der Form, das eine System Ost in das andere System West zu überführen, Dafür mussten unzählige, hochqualifizierte Ministerialbeamten viele Gesetze durchforstet und Lösungswege zusammengetragen haben. Die deutsch-deutsche Ministerialbürokratie befand sich damals in einem über Monate andauernden Ausnahmezustand. Schäuble erwähnte in diesem Zusammenhang den Namen Cornelia Rogal-Grote, die damals Referatsleiterin im Bundesministerium des Inneren geworden war und nach seinen Darstellungen erkennbar eine maßgebliche Rolle für die professionelle Erarbeitung des Einigungsvertrages hatte. Als die damals 40-jährige Juristin für entscheidende Aufgaben in die Arbeitsgruppe Deutsche Einheit zur Erarbeitung des Einigungsvertrages berufen wurde, soll sie zu ihm gesagt haben: »Aber Herr Minister, das habe ich doch noch nie gemacht.« Seine Antwort darauf war so klar wie einfach: »Ich auch nicht.« Er übertrug ihr schnell Verantwortung. Sie rechtfertigte das Vertrauen und wurde später Schritt für Schritt mit neuen Führungsaufgaben betraut, wurde Unterabteilungsleiterin in verschiedenen Verwendungen, dann Abteilungsleiterin und von 2010 bis 2015 beamtete Staatssekretärin und Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik. Zudem leitete sie viele Jahre den im Mai 2011 neu gegründeten Nationalen Cybersicherheitsrat. Aus den Erfahrungen meiner Zeit als Senator in Berlin war mir klar, Cornelia Rogal-Grote wird vieles von dem gestemmt haben, was am Ende als 268-seitiges Werk in die Annalen der deutschen und internationalen Geschichte eingegangen ist. Zudem musste sie eine perfekte Kronzeugin des Einigungsprozesses sein, daher wollte ich sie unbedingt kennenlernen. Ich treffe sie Anfang April 2024 in einem Besprechungsraum im Jakob-Kaiser-Haus im Deutschen Bundestag. Sie hat auf dem Weg zu mir Schäubles gerade erst erschienenes Buch »Erinnerungen« in der Parlamentsbuchhandlung gekauft. Schäuble hatte bis Weihnachten, bis wenige Tage vor seinem Tod, an diesem opulenten Werk gearbeitet. In aller Bescheidenheit schildert sie mir, dass sie nur ein Teil der damaligen Arbeitsgruppe gewesen sei und je nach Betrachtungsweise in der zweiten oder dritten Reihe gestanden habe. In der Arbeitsgruppe, die vom damaligen Ministerialdirigenten im Bundesministerium des Inneren, Klaus-Dieter Schnapp, aufgeleitet wurde, war sie für 4 Fachministerien zuständig. Schäuble hatte mir in einem unserer Gespräche zuvor deutlich gemacht, welche wichtige Rolle sie dabei innehatte. Bei der Erarbeitung des Einigungsvertrages ging es im Kern darum, alle Regelungen des Ostens in westdeutsches Recht zu überführen, berichtete sie mir. Die Arbeitsgruppe des Bundesinnenministeriums hatte die Struktur dafür erarbeitet. Es gab zwar zunächst die Entscheidung, das DDR-Recht auf dem Gebiet der ehemaligen DDR grundsätzlich zu erhalten und nur dort durch westdeutsches Recht zu ersetzen, wo das unbedingt erforderlich erschien, aber davon wurde auf Wunsch der DDR-Regierung wieder Abstand genommen. In der Kürze der Zeit war es ohnehin schon eine enorme Herausforderung, alle wiedervereinigungsrelevanten Sachverhalte und gesetzlichen Regelungen aus den Fachministerien zusammenzutragen. Entscheidend war, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen, der auf beiden Seiten zuweilen vorhandenen Versuchung zu widerstehen, Grundsatzänderungen und andere Themen in diesem Mammutwerk zu verankern, für die es selbst in Westdeutschland noch keine abgestimmte Haltung gab. So schilderte mir Frau Rogal-Grote, wie schwierig es war, dabei den Überblick zu behalten. Schnelligkeit und möglichst wenige Änderungen im Westen, so wurde auch auf der politischen Ebene gedacht. Horst Teltschik, einer der wichtigsten Berater von Helmut Kohl, berichtet in seinem Buch 329 Tage, in dem er seine exponierte Sicht des Weges zur deutschen Wiedervereinigung im Tagebuchstil wiedergibt, dass sich am 5. März 1990, also wenige Tage vor der ersten freien Volkskammerwahl in der DDR, Staats- und Verfassungsrechtler bei Helmut Kohl im Kanzlerbungalow trafen, um die Frage zu erörtern, ob es einen Beitritt entweder nach Artikel 23 des Grundgesetzes oder aber auf Basis einer neuen Verfassung nach Artikel 143 geben sollte. Alle Beteiligten, so kann man dort nachlesen, waren sich schnell einig, dass der Vollzug der Einigung Deutschlands nach Artikel 23 Grundgesetz erfolgen sollte. Frau Rogal-Grote erzählte mir von ihren Gesprächen in Ost-Berlin. Als sie mit dem Innenministerium der untergehenden DDR sprach, fühlte sie sich, wie sie sagte, wie in einer anderen Welt. Ich traf auf das Pendant von meinem direkten Chef, Herrn Schnapp, auf, im Innenministerium der DDR, der mich mit Fragen konfrontierte, die mich überraschten und verblüfften. Es gab in der DDR zum Beispiel eine Regelung, nach der die ostdeutsche Währung, die DDR-Mark, an den Kurs des Rubels gebunden war. Er wollte wissen, wie wir dieses Problem lösen, wenn die Westmark eingeführt wird. Ein anderes Problem, das sie mir schilderte, war die Frage, wie man damit umgehen sollte, wenn ein Mitarbeiter der Zentrale rares Baumaterial auf einer Baustelle an irgendeinem Ort in der DDR kurzerhand nach Berlin umgeleitet hatte. Die Frage war, ob so etwas im Westen strafbar sei. Frau Rogal-Grote konnte sich vorstellen, dass dies eine ganz praktische Sorge im DDR-Alltag war. Mit dem Einigungsvertrag und der dafür gefundenen Systematik hatte das nichts zu tun. Warum erwähne ich das? Es macht aus meiner Sicht deutlich, warum die DDR-Verhandlungsdelegation auf die nach der Wiedervereinigung eigentlich relevanten Themen während der Verhandlungen zum Einigungsvertrag nicht hinreichend einging. Da saßen im übertragenen Sinne »Mensch, ärgere dich nicht« Spieler mit Skatspielern an einem Tisch, die die Regeln des jeweils anderen nicht kannten. Für den Westen war das kein Problem. Der Osten musste aber danach mit dem neu geschaffenen Recht zurechtkommen. Ein in den Verhandlungen maßgeblicher Part war der unterschiedliche Umgang der beiden deutschen Staaten mit der rechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs, einer der letzten Streitpunkte, der auch innerhalb der Bonner Koalition Zeit zur Klärung brauchte. Wolfgang Schäuble brachte aus den Gesprächen mit den Bonner Regierungsfraktionen eine von ihm verhandelte Formulierung mit. Man nahm schließlich in den Einigungsvertrag eine Formulierung auf, wonach in Ost und West die bisherigen Regelungen Fortbestand haben sollten, bis der Gesetzgeber bis spätestens Ende 1992 eine bundeseinheitliche Regelung gefunden haben musste, so erinnert sich Frau Rogal-Grote. Dies blieb aber die Ausnahme, ansonsten wurde westdeutsches Recht übernommen. Wir hatten das in der Hand, wir hatten, in Abstimmung mit unserem Verhandlungspartner, die Federführung. Und das war auch das, was der Osten wollte, sagt sie mir. Es gab nur eine Seite, die die Rechtsmaterie kannte, in die sich die DDR hineinbegab. Daher kann man dem Westen auch keinen Vorwurf machen, nur wenig übernommen zu haben. Die ostdeutsche Ministerialbürokratie war im Zerfall begriffen. Die neue Führung in Ost-Berlin war gänzlich unerfahren im Regieren und Organisieren einer rechtsstaatlichen Verwaltung und zudem in vielen Teilen einfach unwissend, worauf es danach ankommen würde. Ohne jeden Vorwurf an die Architekten des Einigungsvertrages sehe ich in diesem Prozess und den daraus resultierenden Folgen aber eine wesentliche Ursache für das Ohnmachtsgefühl vieler DDR-Bürger. Die Klärung der Eigentumsverhältnisse gänzlich zu Lasten des Ostens, die verweigerte Anerkennung von vielen Berufsabschlüssen, die Überführung des Volkseigentums in die Privatwirtschaft. All das waren Themen, deren Tragweite erst spürbar wurde, als die Tinte unter dem Vertrag längst trocken und die Westdeutschen wieder in den gewohnten Alltag der Bundesrepublik zurückgekehrt waren. Nur mit einer etwas größeren Fläche und 16 Millionen Einwohnern mehr an Bord. Umso wichtiger ist es, heute Revue passieren zu lassen, was wir bislang gelernt haben und welche Schlussfolgerungen wir aus der Zeit nach der Wiedervereinigung ziehen. Zudem ist es für ein ehrliches Zusammenwachsen von Bedeutung, die Untergangs- und Umbruchserfahrung der ehemaligen DDR-Bürger endlich als Bereicherung für unser Land zu erkennen. Wir müssen herauskommen aus der lähmenden, chronisch schlechten Stimmung. Den Umbrüchen mutig begegnen. Ja, die Stimmung im ganzen Land ist nicht gut. Im Osten ist sie noch negativer als im Westen. Optimismus verbreitet sich deutlich langsamer als Pessimismus. Es herrscht Sorge um den Frieden in Europa und in der Welt. Krieg in der Ukraine, Bomben in Nahost, köchelnder Streit auf dem Balkan. Die Konflikte rücken näher. Der Bundesverteidigungsminister spricht von der notwendigen Kriegsfähigkeit der Bundeswehr. Die Migration überfordert Schulen, Kitas, das Wohnungsangebot und an vielen Orten ein friedliches Zusammenleben. 3 Millionen offene Stellen meldet die Bundesagentur für Arbeit. Fach- und Arbeitskräfte werden gesucht. Zugleich betreut und finanziert die Bundesagentur für Arbeit 4,8 Millionen erwerbsfähige Menschen. Die Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt gelingt kaum. In Deutschland arbeiten nur 19% der ukrainischen Flüchtlinge. In den Niederlanden sind es 70%. Gut situierte Handwerker reden vom Auswandern in den osteuropäischen Süden. Jüdische Selbstständige ändern in Berlin ihren Namen aus Angst vor Übergriffen von radikalen Muslimen oder neuen Nazis. Das Leben wird teurer, die Energiepreise treiben weiter die Inflation. Ja, die Zeit ist voll von Herausforderungen. Brauchen wir da wirklich eine Ost-West-Debatte? Noch einen offenen Konflikt? Noch einen alten Streit? Es reicht uns, höre ich auf der Straße und in Veranstaltungen. Manche meinen, wir müssten mal wieder auf die Straße gehen. Wogegen? Da findet sich immer etwas. Aber wissen wir auch wofür? Der Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck schrieb jüngst in einem Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung NZZ über den wachsenden Pessimismus: Fairerweise muss man jedoch anmerken, dass wir Deutschen mit unserem Schwarzsehen nicht alleine sind. Weltweit denken knapp 2/3 der Menschen, dass ihr Land die gegenwärtigen und zukünftigen Probleme nicht gelöst bekomme. Ein Wert, der schon seit über 10 Jahren praktisch konstant ist. Ist es nicht traurig, dass 70% der Menschen weltweit denken, dass es die nachfolgenden Generationen einmal schlechter haben werden als sie selbst? Ich möchte mich damit nicht zufrieden geben. Vorbilder haben wir doch genug, die uns zeigen, Aufstehen lohnt sich, sitzen bleiben und schimpfen nicht. Als 1989 die DDR-Bürger aus der Prager Botschaft nach Westdeutschland ausreisten, hatten mein Vater und viele andere die Sorge, dass nun die Grenze ganz zugemacht würde und wir auf Jahrzehnte eingemauert blieben. Kurzzeitig überlegte er, nach Dresden zu fahren, um auf den Ausreisezug aus Prag zu kommen. Meine Mutter hielt ihn davon ab. Wenige Wochen später war ich mit ihm bei der legendären Großdemonstration am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz, knapp eine Woche vor dem Mauerfall. Ich denke an die vielen Menschen, die mir in den neuen Bundesländern von ihren beruflichen Umbrüchen im Zuge der Wiedervereinigung erzählten, die ihr Leben wieder in die Hand nahmen und nicht aufgaben, obwohl es anfangs ziemlich ausweglos aussah. Wie beispielsweise Gudrun Menzel, Ende 70 aus Köpenick. Sie war Ingenieurin für Automatisierungstechnik und hatte ihre berufliche Laufbahn im Vorgängerwerk des großen DDR-Betriebs Werk für Fernsehelektronik, WF, in Schöneweide begonnen. 1945 gründete die sowjetische Militäradministration in Deutschland, SMAD, im Gebäude der ehemaligen Röhrenfabrik Oberspree, RFO, das Labor, Konstruktionsbüro und Versuchswerk Oberspree, LKVO, als wissenschaftlich ausgerichtetes Industrieunternehmen. Ab Mai 1946 hieß das LKVO dann Oberspreewerk, OSW, und war bis 1952 eine SAG, sowjetische Aktiengesellschaft. 1946 wurden 230 Mitarbeiter zusammen mit ihren Familien in die Sowjetunion verlegt, um dort einen entsprechenden Fertigungsablauf zu etablieren. Teile von Gudrun Menzels Familie waren auch davon betroffen. Freiwillig geschah dies nicht. Sie blieb in Schöneweide. Mitte der 1950er Jahre wurde das LKVO zum volkseigenen Betrieb und Hauptlieferant für das auch in Ostdeutschland lang ersehnte heimische Fernsehen. 1960 erfolgte die Umbenennung in Werk für Fernsehelektronik, WF. 1990 dann der Personalabbau. Innerhalb weniger Monate schrumpfte die Belegschaft von 9.000 auf 1.400 Mitarbeiter. 1993 kam Samsung an den Standort und nach Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit stieg sie wieder ein und kehrte ins Werk zurück. Jeder an seinem Platz entscheidet, ob er mit Optimismus oder verbittert das Leben angeht. Mein Platz ist im Osten Berlins, im Osten unseres Landes. Mit der Erfahrung der letzten 34 Jahre können wir etwas anfangen. Nutzen wir jetzt die Chance. Mein Fazit: Der Osten als Chance. Wer die Biografien der Menschen in Ostdeutschland studiert hat, weiß, dass sie keine westdeutsche Demokratiebelehrung benötigen, sondern faire Möglichkeiten zum Mitgestalten. Das gelingt nur mit bürgernaher Politik, mit Gesprächen unmittelbar da, wo der Schuh drückt. Dafür benötigen wir neue Formate des Dialogs und bessere Beteiligungsformate. Subsidiarität ist eine Stärke unseres Landes. Wir können mutiger werden und Instrumente bundesweiter Volksbefragungen stärken. Und vor allem sollten die Probleme wieder da gelöst werden, wo man sie am ehesten kennt. So zum Beispiel mit Hilfe durch Losentscheid zusammengestellter Bürgerbeiräte, die über die Verteilung von derzeit noch starr im Gesetz geregelten sozialen Zusatzleistungen entscheiden. Ich möchte damit erreichen, dass die Menschen die Mittel bekommen, die sie benötigen, und jene darüber entscheiden, die die Lage vor Ort kennen. Das ist mir deutlich lieber als die immer weiter ausufernde Bürokratie. Eine Bürokratie, die am Ende nicht der älteren Dame unter die Arme greift, die aus Scham vor dem Gang zum Sozialamt lieber Flaschen sammelt, und stattdessen den jungen, gesunden, aber leider antriebslosen Mann bevorteilt, der eigentlich nur mal aufstehen und zur Arbeit gehen müsste. Wir haben im Osten die Erfahrung gemacht, dass es Koalitionen der Vernünftigen manchmal erforderlich machen, Vorurteile zu überwinden und unseriöse Vergleiche zu unterlassen. Daher muss man die AfD als das benennen, was sie ist. Von Rechtsradikalen durchsetzt, gespickt mit Personen, die den inneren Frieden im Land angreifen wollen, die Holocaust-Leugner bei sich dulden und in U-Haft sitzende Reichsbürger und mutmaßliche Terrorverdächtige weiter auf Bundestagslisten kandidieren lassen. Dass übrigens eine terrorverdächtige Kandidatin, die über Monate in Untersuchungshaft sitzt, bei der Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin im Februar 2024 im Westberliner Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf mehr Stimmen erhielt als bei der regulären Bundestagswahl 2021, ist schon ein verstörendes Votum. Wäre das in Marzahn geschehen, hätte ich mir die Schlagzeilen über den rechten Osten schon ausmalen können. Sicher, viele Wähler der AfD wollen eine Protestbotschaft an die sogenannten Etablierten senden. Um diese Wähler will ich weiter werben. Aber umso mehr muss man die AfD als das bezeichnen, was sie ist. Sie ist völlig entgleist und richtet sich gegen die demokratische Verfasstheit unseres Landes, wie auch einstige Gründer dieser Partei, die sich angewidert abgewendet haben, inzwischen klar formulieren. Man habe eine Alternative zur CDU gründen wollen, wird Norbert Stenzel, einer der wesentlichen Gründer der AfD, im ZDF zitiert. Herausgekommen sei schließlich eine Nachfolgepartei von NPD und Republikanern. Und nein, die Linkspartei ist nicht die gleiche Gefahr von links. Sie ist vor allem in den neuen Bundesländern eine Partei von Menschen mit linkspragmatischem Faible und ostdeutscher Lebenserfahrung. Mit ihr kann auch die CDU kommunal oder in einem Bundesland für eine abgesteckte Zeit und mit klaren Zielen gemeinsame Verantwortung übernehmen, wie es übrigens in allen neuen Ländern reibungslos geschieht. Seien wir doch ehrlich, die SPD in Südhessen würde ich als weitaus linker bezeichnen als die Linkspartei in Thüringen. Das ist auch erklärbar, haben die einen doch den real existierenden Sozialismus schon erlebt und wissen, dass Staats- und Planwirtschaft nichts besser machen und vor allem Demokratie und Freiheit jeden Tag neu verteidigt werden müssen. Interessant ist dabei ein Blick auf die Ostberliner Stadtrandwahlkreise, in denen die Linken Gesine Lötsch, Petra Pau und Gregor Gysi zu Hause sind. Dort war die Zustimmung zum Berliner Enteignungsvolksbegehren deutlich niedriger als in den hippen Innenstadtbezirken mit den vielen zugezogenen und auch vielen altlinken Westberlinern. Wir im Osten haben gezeigt, wie man die Infrastruktur nach 28 Jahren der Teilung und des Verschleißes zügig wieder auf Vordermann bringt und dabei zugleich die Kosten im Blick behält. Die Planungsbeschleunigungsgesetze haben den Aufbau Ost möglich gemacht. Nutzen wir dies als Vorbild für den Sanierungsstau im ganzen Land. Zudem wird eine zweite Halbzeit beim Aufbau Ost die wahre Brückenfunktion, die Deutschland in Europa erfüllen kann, stärken. Es gibt ganz offensichtlich Infrastrukturlücken auf den transeuropäischen Korridoren Richtung Osteuropa. Diese gilt es zu schließen und die Strecken auszubauen. Gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West gelingen nur, wenn es auch eine gerechtere Verteilung des erarbeiteten Wohlstands im Land gibt. Es war für den Osten schon ein Aderlass ungeahnten Ausmaßes, dass nach der Wiedervereinigung 1,8 Millionen gut ausgebildete Arbeitnehmer Richtung Westen gingen. Als weiterer Klotz am Bein kommt hinzu, dass der Osten bis heute weitgehend nur die verlängerte Werkbank der großen westdeutschen Konzerne ist. Das führt aber zu einer erheblichen Steuerungerechtigkeit. Wesentliche Steuern werden am Hauptsitz des Unternehmens gezahlt. Das muss sich ändern. Dort, wo die Wertschöpfung erfolgt, muss auch die Steuer eingenommen werden. Eine entsprechende Änderung der Steuergesetze muss im Zuge der notwendigen gesamtdeutschen Steuerreform erfolgen. Wenn der Osten so auf die Beine kommt, hilft das dem ganzen Land und beendet Zug um Zug die Subventionierung von Südwest nach Nordost. Mit intelligenten Sonderförderzonen im Osten entstehen die Ökosysteme der Zukunftsindustrien, wie aktuell im mitteldeutschen Chemiedreieck oder rund um Dresden im sogenannten Silicon Saxony, wo bereits jetzt rund 2500 Unternehmen der Halbleiterindustrie Fuß gefasst haben und der taiwanesische Chipriese TSMC ein europäisches Standbein errichtet. Für die Ansiedlung von Intel in Magdeburg standen zuvor 87 weitere Standorte auf der Welt im Wettbewerb, drei davon in Deutschland, berichtet mir der Direktor der bundeseigenen Agentur für Sprunginnovationen, Sprint, Rafael Laguna de la Vera. Die Industrien der Zukunft benötigen neben den schlauen Köpfen aber auch viel Energie, preisgünstige Energie. Sie ist für die Entwicklungen ebenso von Bedeutung wie die Stärkung von disruptiver Forschung und angewandter Wissenschaft. Es muss das Versprechen wesentlich konsequenter als bislang umgesetzt werden, dass neue Forschungseinrichtungen vor allem im Osten angesiedelt werden. Zugleich kann es nicht sein, dass diejenigen, die viel erneuerbare Energie produzieren, am Ende den Preis für den mangelnden Netz- und Speicherausbau im Süden und Westen bezahlen. So ist es aber derzeit. Überschüssige, nicht abgenommene erneuerbare Energie und der dafür getätigte Netzausbau führen zu höheren Strompreisen im Nordosten, weil die Erzeuger auch bei Nichtabnahme der Energie dafür bezahlt werden. Die Bundesnetzagentur muss dazu autorisiert werden, unterschiedliche zonierte Netzentgelte festlegen zu können. Leistung muss sich lohnen. Das ist ein Credo dieses Buches. Leistungsbereitschaft erfordert möglichst gleiche Startchancen. Wir alle wissen, dass ungleiche Ausgangsbedingungen frustrieren. Neben dem Zugang zu guter Bildung ist in vielen Bereichen des Lebens ein kleiner finanzieller Sockel von Vorteil. Diese Chancengerechtigkeit besteht derzeit nicht. Das Kapital ist in Deutschland auch im internationalen Vergleich deutlich ungleich verteilt. Die Hälfte des Landes verfügt über fast kein Vermögen, während die oberen 10%, 60% des Gesamtvermögens ihr eigen nennen. Diese Diskrepanz wird durch die anstehenden Erbschaften in der kommenden Dekade noch erhöht. Daher ist es jetzt an der Zeit, ein Kinderstartkapital einzuführen. Dieses Kapital, finanziert aus der bestehenden, aber mit weniger Ausnahmen und Sonderregeln ausgestalteten Erbschaftssteuer, wird jedem Kind als Startbonus zur Verfügung gestellt. Es kann für ein Stipendium, eine Gründung oder eine langfristige stabile Altersvorsorge eingesetzt werden und soll nicht konsumiert werden können. Wir benötigen eine neue Zugehörigkeitskultur. Leitkultur kann die Hausordnung sein, soweit einverstanden, aber daraus muss eine Zugehörigkeitskultur erwachsen, in der Hinzugekommene und Alteingesessene ihr Zusammenleben miteinander vereinbaren. Dazu gehört, dass neue Erfahrungen auch gleichberechtigt in das Gemeinwesen einfließen und sich nicht eine Über- und Unterordnung zementiert. Das lässt sich an manchen Stellen nur durch Quoten in der notwendigen Geschwindigkeit umsetzen. Unser Land kennt solche Instrumente des Ausgleichs. Zwischen Badenern und Württembergern in der dortigen CDU, zwischen Nord und Süd in den Rundfunkräten, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Beteiligungsgremien der Selbstverwaltung und auch mit Frauenquoten für Vorstände und Aufsichtsräte von DAX-Konzernen. Dass heute nur 2% der Spitzenpositionen aller Bereiche, von der Politik über die Wirtschaft, die Kultur, die Justiz bis zur Verwaltung, mit Ostdeutschen besetzt sind, darf so nicht bleiben. Deshalb habe ich in diesem Buch einen Vorschlag für eine Ostquote vorgelegt, die das Zusammenleben stärken wird. Wenn wir dies beherzigen, dann wird, so bin ich überzeugt, nicht nur die Stimmung im Land besser, sondern es wächst auch die ostdeutsche Wirtschaft. Es reden noch mehr kluge Köpfe mit und wir machen mit den Erfahrungen von Ost und West die Weltpolitik etwas sicherer und friedlicher. Denn auch in der Außenpolitik kann Ostdeutschland seine historischen Erfahrungen gewinnbringend und vor allem friedensstiftend einbringen. Dafür lohnt es sich zu arbeiten, denn so lässt sich wieder ein stärkeres Miteinander finden und das Auseinanderdriften umkehren. So kann der Osten Deutschland retten.